Stadt. Hab die ganze Zeit nur an dich gedacht. Es tut gut, ein paar Leute zu sehen. Es tut gut, hier im Licht zu stehen. Ich spüre eine Glut und suche Zerstreuung. Es ist schon ziemlich spät. Will jetzt nicht schlafen, ich brauche Bewegung. Ich frage mich, ob es geht. Alltägliche Wut, es gibt nur wenig Trost. Normalerweise bin ich rücksichtslos. Doch jetzt denke ich an dich, vergesse die Zeit. Stehle die Stunden von Ewigkeit. Ich will dir alles zeigen, das gibt mir den Sinn. Ich wünschte, du wärst jetzt hier, um zusammen mit mir auf dieser Welle zu reiten. Doch so träum ich nur von dir. Es ist kein Ziel und ich gehe im Kreis. Doch ich bleibe nicht still, ziehe meine Bahn. Vielleicht bin ich verflucht und dies ist der Wahn. Ich kann nicht bleiben und ich kann nicht gehen. Weiß nicht, was ich hier noch soll. Suche keine Antwort, will gar nichts verstehen und benehme mich wie toll.